Good morning, dear friends. Guten Morgen, liebe Freunde. Daniel told me he slept well. I hope you did too. Daniel sagte mir, dass er gut geschlafen hat. Ich hoffe, du auch. Let's start a new series. Lass uns eine neue Serie beginnen. And we call it True Worshippers. Und wir nennen sie wahre Anbeter. I couldn't think of a better scripture than John chapter 4. Ich konnte an keine bessere Schriftstelle denken als Johannes 4. When Jesus is sitting with a woman on the well. Wo Jesus mit der Frau an der Quelle sitzt. So here's what we're going to read from verse 21 on. Wir lesen ab Vers 21. So look, John 4, 21. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour has come when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Jesus spricht zu ihr, "Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet." You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. But the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. For the Father is seeking such to worship him. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Do you know, it is really, really interesting. Weißt du, es ist wirklich, wirklich interessant, that I've not found anything else in all of the New Testament, dass ich im ganzen Neuen Testament nichts anderes gefunden habe, that the Father is seeking except worshippers. Dass der Vater sucht außer Anbeter. Now hold on. Warte mal. I know Jesus said I came to seek and save the lost. Ich weiß, dass Jesus kam, die Verlorenen zu suchen und zu retten. I know the parables where Jesus was seeking the lost sheep, the lost coin, all of these things. Ich kenne das Gleichnis, wo Jesus das verlorene Schaf suchte, die verlorene Münze, all diese Dinge. But as far as God the Father is concerned, I know no scripture. Aber was Gott den Vater betrifft, kenne ich keine Schriftstelle. Anywhere in the New Testament that says that God the Father is seeking something except true worship. Nirgendwo im Neuen Testament, die sagt, dass Gott der Vater etwas sucht, außer wahre Anbeter. Look, verse 23. Schau Vers 23. The hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Jesus says, for the Father is seeking such to worship him. Und dann sagt Jesus, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. So right now the Father is looking for people who are true worshippers. Gerade jetzt sucht der Vater Menschen, die wahre Anbeter sind. Don't you think if the Father is looking for them that we should become true worshippers so that we please his heart? Denkst du nicht, wenn der Vater nach ihnen sucht, wir wahre Anbeter werden sollten, um sein Herz zu erfreuen? So we have to answer some questions. So, wir müssen einige Fragen beantworten. What is a true worshipper? Was ist der wahre Anbeter? How can we become a true worshipper? Wie können wir einen wahren Anbeter werden? And how can we become people who live this kind of a lifestyle? Und wie können wir Menschen werden, die so einen Lebensstil leben? So that the Father will be pleased with us. So, dass der Vater mit uns zufrieden ist. Matthew chapter 4 verse 10 is an interesting story where Jesus was tempted by the devil in the wilderness. Matthäus 4 Vers 10 ist eine interessante Geschichte, wo Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and him only you shall serve." Jesus spricht zu ihm, "Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen." So, right here, the devil is trying to get Jesus to do all sorts of things. Hier versucht der Teufel, dass Jesus verschiedene Dinge tut. One of the things he wanted him to do is take a shortcut and not go to the cross. Etwas, was er versucht zu tun, ist, dass Jesus eine Abkürzung nimmt und nicht ans Kreuz geht. He said, "Listen, just worship me and I'll give you all of the kingdoms of the world." Er sagte, "Hör zu, bete mich einfach an und ich werde dir alle Reiche der Welt geben." But of course, Jesus said, "Listen, you just get out of here." Aber natürlich sagte Jesus, "Hör zu, verschwinde einfach." Only the Lord your God, only the Father is the one who's supposed to be worshipped. Weil nur Gott, nur der Vater angebetet werden soll. So if the Father is first of all seeking true worshippers, als erstes, wenn der Vater wahre Anbeter sucht, and if according to Jesus, he's the only one who really is worthy worthy of true worship, und wenn er gemäß Jesus der Einzige ist, der würdig ist, wahre Anbetung zu haben, then we have to really come to the understanding, dann müssen wir wirklich zum Verständnis kommen, what is true worship? Was ist wahre Anbetung? You know, many, many years ago when I was a blogger, I think I told you this. Weißt du, vor vielen, vielen Jahren, als ich ein Blogger war, ich denke, ich habe dir das erzählt. I had my own website and I was a real regular blogger. Ich hatte meine eigene Webseite und ich war ein wirklich regelmäßiger Blogger. And as I told you before, I got in so much trouble because I was so many years ahead of my time. Ich kam in Schwierigkeiten, wie ich schon erwähnte, weil ich meine Zeit so viele Jahre voraus war. And the Lord said to me about 15 years ago, Reinhard, take everything off the net. Und vor 15 Jahren sagte Gott zu mir, Reinhard, nimm alles aus dem Netz. And I did. Und ich machte es. I removed everything and the Lord said, just love and serve my children. Ich nahm alles weg und der Herr sagte, liebe und diene einfach meinen Kindern. So for the last 15 years I've done my best to love and serve the people of God. So gab ich die letzten 15 Jahre mein Bestes, die Kinder Gottes zu lieben und ihnen zu dienen. But one of the blogs that I wrote, I still remember the title today. Ich erinnere mich noch heute an den Titel. It was simply called Let's Worship. Er war ganz einfach, lass uns anbeten. And you know, that blog caused such a reaction, it is incredible. Weißt du, dieser Artikel rief so eine Reaktion hervor, es ist unglaublich. Worship leader is not something you will find in the Bible. Anbetungsleiter ist nicht etwas, was du in der Bibel findest. And yet we've made it such a big ministry in the church. Und doch haben wir es zu einem solch großen Dienst in der Kirche gemacht. Show me any sign in the New Testament that the early church had a worship leader. Zeige mir einen Hinweis, dass die Urgemeinde einen Anbetungsleiter hatte. It has nothing to do with the Bible. Es hat nichts mit der Bibel zu tun. So when I was blogging 15 years ago, I really studied the subject of worship. Als ich vor 15 Jahren diesen Blog schrieb, habe ich wirklich das Thema Anbetung studiert. I looked up all the words in the original language. Ich schaute die Worte nach in der Originalsprache. And I came to a very radical conclusion about worship. Und ich kam zu einer sehr radikalen Schlussfolgerung über Anbetung. But I deleted it all. Aber ich habe alles gelöscht. But now we are back. Aber nun sind wir zurück. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.